Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 21 bis 22. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Gott segne dieses Wort. Was du sagst. In diesem Bibeltext hier aus dem Matthäusevangelium im 5. Kapitel lernen wir mehr über die, worauf es ankommt, was wir sagen, also was du sagst, was ich sage, ja, was wir sagen. Und unser Herr Jesus hilft uns zu verstehen, dass wir an den Beispielen, welche er nimmt, dass wir, dass es heißt, wir sollen nicht töten, also wir sollen keinen Mord begehen. Ja? Aber er sagt das ein bisschen weiter, er sagt, es kommt schon darauf an, unsere Gedanken und was aus unserem Herzen kommt. Also den Zorn, der in uns ist, diesem Zorn keine Hilfestellung zu bieten. Ja? Also Zorn fängt irgendwo an. Und Jesus Christus gibt gute Beispiele hier, lest mal selber durch. Bevor wir etwas sagen, muss etwas ja schon in unserem Kopf, in unserem Gedanken sich schon irgendwo verfestigt haben. Und das ist ganz wichtig hier, dass wir hier verstehen, dass schon der Gedanken an etwas, das auch schon, wenn wir an etwas denken, was nun zum Beispiel den 10 Geboten widerspricht oder im Wege steht, zum Beispiel, dann sind wir auf dem Wege, das Böse in unsere Herzen zu lassen. Und überlegt mal in eurem tagtäglichen Leben und praktischen Dasein, wenn das, was ihr zuhört, also Musik, Filme, Spielfilme, Videospiele, Bücher, Comics, was auch immer das sein mag, da ist es schon durch unseren eigenen freiwilligen, durch unseren freien Willen, dass wir schon sehr nahe sind, unsere Gedanken beeinflussen zu lassen. Und Jesus warnt uns davor, einfach zu sagen, oh ja, das ist ja nur irgendwie ein Spiel oder so. Nee, ist es nicht. Ja, wenn man zum Beispiel diese Videospiele und was auch immer da ist, Menschen in virtueller Realität oder was auch immer getötet werden oder diese Tötungsspiele, das hat eine Auswirkung, ja, auf unsere Herzen und unsere Gedanken. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Also in der ganzen Kultur, was sich das Kultur nennt, ist das immer so, dass da Sachen sind, die uns von unserem Herrn Jesus Christus wegführen und von seinen Lehren und was er uns und hilft zu verstehen. Und was wir sagen, ist eben ganz wichtig, dass wir vorher in Gebet und Stille zu Jesus Christus kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm ihn in Fragen uns zu helfen, ja, und uns Hilfe suchen, was wir denn nun sagen sollen und vor allem unsere Gedanken auf ihn gerichtet lassen, ja. Und Paulus schreibt auch im 2. Korintherbrief, 10. Kapitel, Vers 5, dass es wichtig ist, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen, sozusagen. Also wir sind nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir, die wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, sind uns bewusst, dass unsere Gedanken schon sehr, sehr wichtig sind. Und also auf keinster Weise wollen wir uns beeinflussen lassen von all diesen Dingen, die ich erwähnt habe, manchmal auch andere Leute oder Gruppen, denen wir zugehören vielleicht oder was auch immer, wenn dann geflucht wird oder solche Sachen, das ist kein harmloser Spaß. Und manchmal können wir uns aus diesen Situationen nicht lossagen, zum Beispiel wenn wir eine Arbeitsstelle haben oder wo wir arbeiten, es sei denn, wir suchen uns einen neuen Job mit Gottes Hilfe, das kann auch sein, ja. Aber wir halten uns fern von profaner Sprache, von Leuten, die gegebenenfalls nicht nachdenken, ja, die nicht der Bibel folgen, die nicht Jesus Christus folgen, halten wir uns so weit wir können fern. Und das ist entscheidend, dass wir dann verstehen, dass wir uns aus diesem Einfluss herausnehmen und vor allem eben überlegen, was wir sagen. Manchmal ist es vielleicht gut, gar nichts zu sagen. Wenn jemand sagt, ja, was ist denn deine Meinung dazu? Dann, ja, weiß ich nicht oder keine Ahnung oder habe ich noch nicht drüber nachgedacht oder was auch immer. Ja, also kurz ein Gebet in euren Herzen sprechen, der Heilige Geist hilft euch dann da, euch ins Herz zu sprechen, ob überhaupt eine Antwort nötig ist oder man gar nichts sagen soll. Das kann man auch, einfach die Schultern irgendwie bewegen oder gar keine Reaktion, ja, wie auch immer. Also was wir sagen, ist wichtig und dieser Vers hier ist sehr, sehr entscheidend zu verstehen, dass aus unseren Gedanken und aus unseren Herzen eben schon all diese die Bösartigkeit fließen kann, aber nicht fließen muss. Ja, also das muss so nicht sein. Und Jesus Christus lädt uns ein, diese Wahrheit zu verstehen. Das, was wir sagen und sprechen, ist schon eine Auswirkung von dem, was wir denken. Ja? Und darauf kommt es an hier. Also geht mal rein ins Matthäus-Evangelium, lest mal selber durch. Und Jesus gibt uns viele praktische Tipps und Hinweise. Und lest mal selber durch. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier. Wie wichtig das ist, dass du uns lehrst, dass wir unsere Gedanken dir unterordnen und du uns dann hilfst zu verstehen, dass unsere Worte, was wir sprechen und Worte, die wir wahrnehmen, was andere Leute zu uns sagen, ja, wenn wir Musik, Lyrik, Videospiele, Kinofilme, was auch immer, Bücher, es sind auch Worte, die sind nicht harmlos und wir tun gut daran, uns zu verstehen, dass uns der Heilige Geist hilft, uns von solchen Dingen zu distanzieren, wo es denn sein muss, denn das ist alles kein harmloser Spaß. Und möglichst auch, Herr Jesus, wenn wir mit anderen Leuten zusammen sind oder auf unserer Arbeitsstelle, dass wir auch ganz bewusst wachsam sind, was wir nicht nur sagen, sondern vor allem, was wir denken und vor allem, wem wir zuhören. Und auch fragen, müssen wir uns das, muss ich mir das jetzt anhören? Ja, und manchmal einfach weggehen, falls möglich, wenn der Heilige Geist uns da hilft, dass er uns ins Herz spricht, was zu tun ist. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem gerechten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.